B2C. Die App in der Kitteltasche. Der Smartphone-Doc. Aus vielen Arztpraxen und Kliniken sind sie nicht mehr wegzudenken. Sie sind längst im Klinikalltag angekommen, die medizinischen Applikationen, kurz Medical Apps. Doch deren Gebrauch, vor allem was die Rechtssicherheit angeht, wirft noch viele Fragen auf und ist auch vom Gesetzgeber nicht abschließend geregelt. Lassen Sie uns zunächst einmal die Frage klären, nach welchen Kriterien eine App als Medizinprodukt bezeichnet wird. Die Hersteller der Applikationen definieren zunächst einmal den Zweck einer App. Soll die Anwendung zum professionellen Einsatz kommen, muss sie bestimmte Auflagen nach dem Medizinproduktegesetz erfüllen. Und nur unter diesen Vorgaben darf eine App den Status Medizinprodukt erhalten und zum praktischen Einsatz kommen. Erfüllt sie diesen Status nicht und wird trotzdem eingesetzt, führt dies zu haftungsrechtlichen Konsequenzen, sowohl für den Hersteller als auch für den Anwender. Die Anwender sind in dem Fall wir, die praktizierenden Ärztinnen und Ärzte, meine Damen und Herren. Fassen wir also zusammen. Ist die Zweckbestimmung einer App vom Hersteller eindeutig definiert und ist diese mit dem MPG konform, so handelt es sich bei der Software um ein Medizinprodukt. Nur dann darf es die CE-Kennzeichnung erhalten. Mit dieser CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass sein Produkt die erforderlichen Richtlinien für Medizinprodukte einhält. Um also das Fehlerrisiko bei der Arbeit mit den Medical Apps möglichst klein zu halten, sind wir als Anwender gefordert, uns zu vergewissern, für welchen Zweck eine App tatsächlich vorgesehen ist, ob sie das CE-Siegel trägt, und dann diese App auch nur genau für den vorgesehenen Zweck zu nutzen. Andernfalls könnte es zu Fehlern kommen, etwa wenn eine nicht zertifizierte Dosierungs-App fehlerhaft umrechnet und es zu einem Medikamentenschaden kommt, dann sind Sie als Anwender dafür haftbar zu machen. Das Deutsche Bundesamt für Arzneimittelsicherheit, BfArM, und das Deutsche Institut für Dokumentation und Information, DIMDI, überwachen die Einhaltung des MPG, welches auf der Grundlage europäischer Richtlinien basiert und auch für Österreich gilt. Definitiv sind Apps dann nicht als Medizinprodukte zu bezeichnen, wenn sie ausschließlich die elektronische Kopie eines Buches oder Nachschlagwerks sind, wenn sie der Abrechnung dienen oder gar nicht speziell für den medizinischen Bereich entwickelt worden sind, wie zum Beispiel eine Lupe. Auch Apps, die den Body Mass Index BMI messen, fallen nicht unter diese Kategorie, sondern bewegen sich eher im Graubereich.